Letzte Woche haben wir gelernt einige Begriffe. Heute werden wir fortsetzen mit Begriffen, die wichtig sind, dann später die Halacha zu verstehen. Wir haben gelernt Eva Menachai, was das ist. Wir haben gelernt Adam Kasher, auf wem man kann sich verlassen. Omed Hadad, wie man mästet. Dann haben wir gelernt Uman, das ist ein Meister. Und heute beginnen wir mit einem neuen Begriff. Und der Begriff heißt Bitul Isurim. Bitul Isurim heißt zum Beispiel ein Essen, der verboten ist. Der hat sich zusammengemischt, reingefallen in ein Essen, der erlaubt ist. Das heißt, es ist ausgemischt zwei Essenwagen. Einer ist verboten und einer ist erlaubt zu essen. Dann gibt es verschiedene Arten und Weise, wie man mit denen umgehen soll. Eine ist Yesh Vayisur Batel Berov. Manches Mal ist der Isur, das was verboten ist, wird zunicht oder unberechnet, zunicht berechnet, wird das, wenn es heißt Rov, dass der erlaubte Essen ist Rov. Rov heißt die Mehrheit. Wenn wir noch lernen, was heißt Rov genau, ist es 51% oder mehr, aber die Mehrheit ist der Essen, der erlaubt ist, dann ist es Batel. Batel heißt ungültig oder bedeutungslos. Manches Mal ist Batel Beshishim, das ist noch ein Begriff, das heißt, es muss sein, auch als ich zusammengemischt, etwas, das erlaubt und etwas, das nicht erlaubt ist, dann ist das Batel Beshishim, muss der erlaubte Essen sein, 60 Mal so viel, wie viel der unerlaubte. Manchmal ist das Sheinam Betelim Afilu Be'elef. Es wird nicht bedeutungslos, auch wenn 1000 Mal so viel von dem erlaubten Essen da ist, wird es auch, das heißt, niemals wird der Essen, der dort was reingefallen ist, das was nicht erlaubt ist, wird es niemals gültig zum Essen. Und es gibt noch andere, die mit mal 100 oder 200. Auf jeden Fall ist es so. Jedes Mal, wenn wir sagen Bitul Isurim, Bitul Isurim, das heißt jedes Mal, wenn wir sagen, dass der Stück Essen, der unerlaubtes Essen, reingefallen in den erlaubten Essen und er ist nicht mehr erlaubt und der Essen ist jetzt erlaubt zu essen, sagen wir, dass der unerlaubtes Stück ist wenig da. Aber es gibt eine Bedingung, wenn wir finden oder wir sehen diesen, sagen wir, das ist ein Stück Fleisch, wir sehen das Stück Fleisch, dann muss man es rausnehmen, obwohl der Essen ist erlaubt zu essen. In Kurzen werden wir es betonen, noch, später werden wir es natürlich noch weiter lernen, aber in Kurzen. Einmal haben wir gesagt, Bitul Berov, das heißt, hat sich zusammengemischt, ist gestanden ein Topf, und an Top gestanden mit Fleisch, sagen wir. Und jetzt mit Kuschernfleisch. Und es ist reingefallen ein Stück Fleisch, der nicht Kuscher ist. Das heißt, der gleiche Fleisch, Min Bemino. Min Bemino heißt, beide waren Fleisch. Stück Kuschere Fleisch ist gelegen im Top und ein Stück nicht Kuschere Fleisch, es kann sein ein Stück Fleisch, es kann sein Soße, es kann sein verschiedene Sachen. Aber Min Bemino, es war von den gleichen Arten, der gleichen Art Fleisch. Oder nicht bei Fleisch, bei anderen Sachen. Und der Isur, das heißt, das unverbotenes Essen, war trocken. Und er gibt auch kein Geschmack zu dem Essen zu. Dann ist das Batel Berov. Sagen wir, wenn es ist reingefallen, ein Stück, egal wie viel er wägt, wenn es gibt in den Topf, oder ist das Soße, wenn es gibt in den Topf mehr als was reingefallen ist, dann ist das Kuscher. Bitul Beshishim heißt, es wird mit 60 Mal so viel muss sein im Topf. Das ist Min Beshei Nomino. Das heißt, es ist gestanden auf den Erd ein Topf mit Essen und es ist reingefallen etwas anderes. Nicht der gleiche Essen, was in den Essen. Etwas anderes, der unerlaubt zu essen ist. dann muss 60 Mal im Kuscheres sein im Top gegen den Stückchen, was reingefallen ist. Und dann, wenn es gibt 60 Mal so viel, ist das Essen Kuscher. Die Erklärung in Kurzen ist, weil wenn es fällt rein ein anderes Essen, das ist nicht Min Bemino, das liegt ein Sort, und es fällt rein ein anderes Sort, der unerlaubt ist zu essen, dann gibt es einen Geschmack in den Essen. Und es gibt so einen anderen Geschmack in den Essen, deswegen muss man am 60 Mal so viel. Dann gibt es noch Sachen, die, wir haben gesagt, mehr als 60, Chala, wenn es fällt rein irgendwie in ein Kuscheln, dann muss ein 100 Mal so viel. Und es gibt die Surim, haben wir gesagt, es fällt rein etwas, aber auch 1000 Mal so viel bei den Kuscheln, das heißt, es wird niemals Kuscheln, wenn es fällt etwas rein, nicht Kuscheln, ein Kuscheln essen, ist egal wie groß das ist, aber niemals wird es Kuscheln sein, der Essen. Egal wie viel in Kuscheln essen ist da. Und da ist es in verschiedener Art und Weise, sage ich auch nur Beispiele, das heißt, wenn es fällt rein ein Balchai, entschuldigen Sie mir, das ist vielleicht nicht eingegeben, aber es fällt rein ein Insekt in ein Essen, ein ganzer Insekt, und der, das heißt ein Beria, und es fällt rein ganz, dann ist das, kann niemals Kuscher sein, bis man ihn rausnimmt. Oder Chaticha Ruyal Itkabel, Davar Shebeminyan heißt eine Sache, man kauft nicht auf den Kilo, nur es wird gezählt. Das heißt, eine wichtige Sache. Ist zum Beispiel, kann man sagen, ein nicht kuscheres Ei. Eier kauft man nicht auf dem Waage, Eier kauft man, man zählt 5 Eier, 10 Eier, 12 Eier. Und so, wenn es fällt rein ein nicht kuscheres Ei, dann 1000 Mal so viel Eier sein soll, ist es nicht kuscher. Oder geht das manches Mal in ein Kräuter oder ein Gewürz? Wir wissen zum Beispiel, wir nehmen, es gibt verschiedene Gewürze, wenn wir legen nur ganz wenig rein, ist der ganze Essen hat den Geruch und hat die Bedeutung, ist bedeutungsvoll in den Essen. Das wird auch nicht, auch, das heißt, wenn der Kräuter oder der Gewürz war nicht kuscher, es soll sein, 1000 Mal so viel, ist das nicht mehr kuscher. Dann gibt es an der nächste Begriff, ist, ein mevatlim isur lechatchila, das heißt so, wir sagen, wir haben jetzt erwähnt, es gibt eine Art und Weise, dass 60 Mal so viel. Sagen wir zum Beispiel, es war ein Topf mit Essen und es ist was nicht Kuscheres reingefallen in diesen Topf. Und in den Topf ist nicht 60 Mal so viel, nur 40 Mal so viel. Es sind nur 40 Mal so viel. Jetzt mache ich so ein Patent. Ich nehme und ich gieße drauf noch Wasser. Oder was anderes, das soll werden 60 Mal so viel. Das darf man nicht machen. Hat es jemand so gemacht, dann wird er bestraft und er kann diesen Essen nicht essen, er darf von ihm nicht genießen. Aber andere Menschen dürfen genießen diesen Essen. Jetzt kommen wir zu einem Begriff, ein bekannter Begriff für euch alle. Wir werden es auch, die Begriffe kurz lernen und dann natürlich viel tiefer. Und das heißt Bishulei Goyim oder Bishul Akum. Wenn die Weisen haben uns verboten zu essen, ein Essen, der gekocht worden, das Agoi für uns, ein Nichtjude für uns gekocht hat. Ist egal, hat er das gekocht bei ihm zu Hause, hat er das gekocht bei den Israeli, bei den Juden zu Hause, auch in die Geschirr den Juden, das darf man nicht essen, so haben uns die Weisen verboten. Warum und wie werden wir noch lernen? Jetzt gibt es eine Diskussion, was heißt noch auch kochen? Ist zum Beispiel in eine Pfanne braten oder wie heißt es jetzt auf dem Feuer, Zlia, ist auch braten auf dem Feuer, bitte? Grillen. Oder backen. Andere sagen, die meisten sagen, ja, werden noch lernen. Das ist unerlaubt zu essen, aber zum Beispiel, wenn jemand einlegt, ich weiß, Gurken oder was anderes, oder er rauchert was, essen darf. Nicht gekocht, nur rauchen, die darf man essen. Jetzt ist wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Bedingungen, wann man nicht, aber es gibt manches Mal, man darf auch, wenn ein Goy gekocht hat, essen. Zum Beispiel, Wenn jemand, ein Nicht-Jude, hat für mir gekocht, eine Sache, ist es ein Frucht oder eine Gemüse, die man auch lebendig ungekocht essen kann. Nehmen wir zum Beispiel Gemüse Apfel. Er hat für mich Apfel gekocht. Apfel isst man auch so. Dann, auch wenn der Goy das gekocht hat, dürfen wir das essen. Das Zweite, heißt auch ein Begriff, Ahole al Shulchan Melachim. Der Essen, das was er gekocht hat, was der Goy für mich gekocht hat, ist ein wichtiges Essen, ein gutes Essen. Das heißt, auch Könige essen diesen Essen. Aber einfacheres Essen, zum Beispiel, als es gibt in Alacha, gibt mehrere Beispiele, aber ein Beispiel, es gibt in Alacha, ist kleine Sardinien. Wenn er hat gekocht für mich kleine Sardinien, ist er ein König, esst keine Sardinien. Das heißt, die Ministerin, aber wir legen es nicht auf ein wichtiges Essen, legt man keine Sardinien. Das, auch wenn ein Goy das gekocht hat, darf man das essen. Das ist ein interessanter Beispiel ist Thunafisch. Thunafisch war immer erlaubt zu essen. Ich weiß, man hat immer gesagt, Thunafisch kann man kaufen, auch nicht jüdische. Das heißt, auch ohne Herrscher. Weil mit dem Kochen haben wir kein Problem. Wenn wir lesen in den Zutaten, die Zutaten sind richtig, einen guten Thunafisch, und dann kann man es kaufen. Heutzutage, die letzten Jahren, sagen die Poskim, dass auch Thunafisch darf man nicht mehr kaufen von ohne Herrscher. Und die Erklärung ist, das ist anders geworden. Einer der großen Poskim schreibt, dass er war auf einer Hochzeit von einem sehr reichen Mann, sehr gewirrig. Und man hat dort als einer die Gänge bei der Hochzeit war Thunafisch. Und weil Thunafisch esst man jetzt auch die reichen Menschen und die wichtigen Menschen essen Tuna, ist es nicht mehr in die Kategorie von den einfachen Essen. Das heißt schon ein guter und wichtiger Essen. Deswegen kann man sich nicht mehr verlassen, zum Beispiel auf Tuna. Es gibt noch andere Sachen auch. Und gerade bei Tuna, bei Thunafisch, Thunafisch ist letztens noch viele anderen Probleme aufgetaucht, dass man hat eine Forschung gemacht, dass nicht alles, wir haben immer so gewusst, dass Thunafisch ist den meisten, und nicht der meisten, alles was heißt Thunafisch ist Kuscher. Weil anderer Fisch heißt nicht Tuna, heißt was anderes. Und letzten Jahren hat man gefunden, mehr und mehr Fische, die heißen Tuna, und eigentlich sind sie nicht Kuscher. Als es war hier letztens der Oberrabbiner Israels, der Rav Amar, hat er mir gesagt, seit er das gelesen hat, mehr nimmt er kein Thunafisch rein im Mund. Auch nicht mit Echscher. Er fürchtet zu essen Thunafisch. Man wusste gar nicht, dass Thunafisch so Probleme hat. Ich habe es nur jetzt gebracht als dem Ole al-Shulcham Lachim. Dann gibt es noch eine Sache, zum Beispiel, wo man essen kann, wenn ein Goy gekocht hat. Zum Beispiel, er wollte nicht für mich kochen. Er hat was sagen wir so, den Erd angemacht, weil er will etwas aufwärmen oder will sie zu Hause wärmen oder den Küche, es war kalt und etwas ist dabei gestanden und es hat sich gekocht, dann ist es auch erlaubt zu essen. Wie machen wir aber eigentlich? Wir haben doch auch zu Hause vielleicht, haben wir das nicht, Gott sei Dank, aber wenn man geht in ein Restaurant oder man geht auf eine Hochzeit, wo das ist es in Diaspora oder auch in Israel, gibt es auch ein Koch, der nicht Jude ist, dann ist das so gemacht, gibt es eine Diskussion oder Unterscheidungsmeinung zwischen dem Shulchan Aruch, dem Bet Yosef und der Rama. Nach dem Rama und wir Ashkenazim haben angenommen den Psak von Rama, nach dem Rama, wenn ein Jude zündet den Feuer an, reicht das. Und dann kann der Goy alles machen und es reicht. Sagen wir auch zum Beispiel, wenn der Feuer war klein und der Jude hat ihn größer gemacht, reicht auch nach dem Rama. Das reicht und dann kann der Goy alles kochen. Nach dem Shulchan Aruch, nach Bet Yosef, muss der Jude noch etwas dazu tun. Entweder den Topf raufstellen auf dem Feuer oder etwas sich einmischen auch im Kochen. Es reicht nicht nur, den Feuer anzuziehen. Jetzt haben wir einen Begriff, auch ein bekannter Begriff, aber es gibt auch viel zu lernen über diesen Begriff. Fische. Was ist ein reiner Fisch oder ein kuscherer Fisch und was ist ein unreiner, ein tummener Fisch? Tahor v'tameh. Das ist sehr bekannt. Jeder von uns weiß, dass ein Fisch, der hat Schuppen und Flossen, der ist kuscher. Ja? Aber es gibt zum Beispiel, Fische, ich habe schon auch so einen Fisch gesehen, der hat Schuppen, wir wissen so, der hat Schuppen, der hat schon Flossen. Brauchen wir nicht die Flossen suchen. Aber es gibt Fische, mindestens ein Sort Fisch, steht schon in Chazal, ich habe auch so einen Fisch gesehen, wo er hat Schuppen, aber wenn man zieht dann von Wasser raus, dann sofort verliert er alle Schuppen. Es bleibt kein einziger Schuppen. Der ist Kuscher, obwohl er hat nicht jetzt die Schuppen, aber wir wissen, der hat Schuppen gehabt. Nehmen wir einen Fisch raus von dem Wasser und er hat nur einen Schuppen. Wir wissen nicht, welcher Fisch das ist. Nur einen ist es auch Kuscher. Die Schuppen aber müssen so sein. Es gibt Fische, die haben Schuppen, die sind nicht Kuscher. Weil die Schuppen, wenn man schält die Schuppen ab, oder man nimmt die ab, dann bleibt ein Zeichen. Der kuschere Fisch, der kuschere Schuppen, habe ich auch gesehen, Fische, die haben Schuppen, die sind nicht kuscher. Weil wenn man nimmt den Schuppen ab, dann reißt es mit ein Stück Fleisch oder was. Der kuschere Fisch, die Schuppen, wenn sie abnehmen, die Schuppen, bleibt der Fisch glatt, es bleibt kein Zeichen auf den Fisch. Dann, die Weisen haben uns noch mehr gelernt. Das heißt, wir verlassen sich nicht nur auf Schuppen und Flossen. Es gibt noch einige Simanei Kashrut, Zeichen für Kashrut. Ich erwähne das jetzt ganz kurz. Natürlich werden wir noch ein bisschen mehr über diesen Thema lernen. Und der eine ist zum Beispiel, dass ein kuscherer Fisch hat immer einen breiten Kopf und rund. Das ist der kuschere Fisch. Auch wenn wir sehen, ein Fisch, der hat einen spitzigen Kopf und er hat Schuppen und er hat Flossen, ist er nicht kuscher. Und es gibt einen Unterschied bei den kuscher und Fisch zwischen dem Kopf und dem Schwanz. Dritte Sache, was die Weisen uns gelernt haben, dass ein kuscherer Fisch muss haben eine Wirbelsäule. Und eine vierte Sache, dass der Fisch muss haben Innenreihen. Und die fünfte Sache ist, kann sie auch, wer einen kuscheren Fisch geöffnet hat, hat es gesehen, in einem kuscheren Fisch gibt das so ein wie ein Ballon mit Luft. Hat ihr das gesehen? Und das ist auch ein Siman des Kuscher. Dann gibt es Diskussionen, haben wir nur einige getroffen oder eine nicht getroffen und der hat, das werden wir noch lernen. Dann gibt es noch einen Begriff, der auch ein bekannter Begriff ist, aber es gibt viel zu lernen über diesen Begriff. Und das ist Dam Beizim, die Blut bei Eier. So, nach der Halacha, nach der Torah, ein Ei, wo wir befinden in einem Ei, in ein kuscheres Ei, muss man sagen. Ja, es gibt Eier, die nicht kuscher sind. Ein Ei, wo wir haben gefunden in dem Ei ein Tropfen Blut, ist darf man nicht essen, Minatora. Heute ist ein bisschen anders mit dem Problem, mit dem Blut. Wir wissen so, die meisten Eier heute kommen von innen, wo es gibt keine männliche. Das heißt, es gibt nur weibliche und man macht verschiedene, man erschreckt die innen und man zieht und lässt die Licht nach und das hat so ein Begriff, Safne Meare heißt das in Halacha. Und dieses Blut eigentlich ist nicht verboten, auch wenn man findet Blut in einem Ei. Aber, Mishum Marit Ein, man soll nicht sagen, jemand wird sehen, wird er sagen, dass wir ein frommer Jid, er ist Kuscher, er ist ein Ei mit Blut und diese darf man das nicht essen, deswegen. Aber halachisch ist das erlaubt. Und wir sollten wissen so, Blut in richtige Eier, auch wo männliche da sind. Und Blut kann sein entweder rot oder schwarz. Wenn es eine andere Farbe ist, ist es nicht, ist kein Blut. Dann gehen wir zum nächsten Begriff, auch ein bekannter Begriff, auch sehr viel zu lernen, kommt auch sehr häufig vor zu Hause. Und der Begriff heißt Agala. wie wir nennen das manchmal in Jiddisch, Kaschern. Was heißt Kaschern? Es ist wirklich sehr viel zu lernen. Wir werden natürlich lernen und es gibt viele, viele, viele Neuigkeiten, was man bei diesem Thema lernen kann. Aber als Begriff sagen wir so, ein Gerät oder ein Topf, sagen wir, der schluckt ein von den Essen, so heißt das, Bala. Ich habe kein anderes Wort in Deutsch. Er schluckt ein von den Essen, was im Topf wird gekocht. Jetzt ein Topf, wo man hat gekocht, fleischig und milchig zusammen, er hat gekocht, dann muss man diesen Topf kaschern. Wie kann man kaschern? Es gibt der Begriff heißt, das ist ein wichtiger Begriff, den sollen wir uns auch merken, kebol'o kachpol'to. Das heißt so, wie er hat es eingesaugt, so spuckt er ihm raus. Das heißt, der Topf hat angesaugt den Essen, sagen wir, es war 100 Grad, hat gekocht, dann rauszunehmen muss er auch 100 Grad. Agala eigentlich, was heißt Agala? Wir haben gesagt Kaschern, aber in Begriff heißt das Agala. Agala ist eine Übersetzung von Aramäisch oder von anderer Sprache von Ausspucken, Aflata. Und wie gesagt, das ist wirklich nicht so einfach, weil wir sagen, Kebolok Kachpolto, kommt darauf an, ist das eine Pfanne, war das trocken, war das mit Flüssigkeit, ohne Flüssigkeit, und das ist wirklich viel zu lernen. Ist das Gerät, wo man Kuscher macht, bleibt das Kuscher und noch viele, viele andere Sachen, wir werden noch lernen, nur als Begriff. Nächster Begriff, auch als Begriff, weniger bekannt vielleicht, ist der Begriff, heißt Charif, scharf, eine scharfe Sache, da war Charif. Zum Beispiel, geben wir ein Beispiel, Essenwagen, die Schärfe haben, Beispiel Knoblauch, Zwiebel, Rettich, Limon, Zitronen oder Meerrettich, gesalzene Fisch, stark gesalzene Gurken und noch viele andere Sachen, die in die Kategorie als Charif genannt werden. Die Sachen, die können weiterführen, das heißt, die können, wie soll ich sagen jetzt, einschlucken, Livloa, ich weiß nicht, wie jetzt Livloa, die können einschlucken von einem Messer. Sagen wir dem Beispiel, wenn wir das besser verstehen. Ich nehme jetzt ein Messer und ich schneide mit einem Messer Zwiebeln. Und dieser Messer ist ein fleischiger Messer. Weil der Zwiebel ist der Wacharif, ist der Zwiebel fleischig geworden. Obwohl es nicht Eis ist, Charif ist wie Eis. Aber wenn der Messer fleischig ist, diesen Zwiebel kann man nicht, darf man nicht mehr essen mit milchig, nur mit fleischig. Das Umgekehrte ist das Gleiche. Nehmen wir zum Beispiel, wir machen ein Glas Tee und ich will ein bisschen Zitrone. Und ich nehme ein fleischiges Messer, ich habe jetzt gegessen gerade milchiges Essen, und ich nehme ein fleischiges Messer und schneide die Zitrone wird fleischig, weil sie ist Charif, ist sie fleischig. Und sie darf nicht benutzt werden zum milchigen Essen. Das heißt, Charif hat Wert wie Eis, wie Cham. Es gibt natürlich Wege, wie man das machen, wenn man hat gemacht. Es kommt darauf aus, dass man soll zu Hause auch haben ein Messer, der Parve ist, für Sachen, was wir eigentlich brauchen. Zum Beispiel ein Zitrone oder was anderes oder Ehring. Man will essen gesalzenen Ehring oder so weiter oder Gurken. Kommt drauf an, muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt ein Eis, zum Beispiel, ich habe eine Zitrone geöffnet und dann habe ich mir erinnert, dass der Messer fleischig ist und ich will das jetzt ein Glas Tee, entweder in ein milchiges Glas oder Tasse, darf ich das die Zitrone nicht reinlegen? Gibt es so eine Eize? Man kann verschneiden von beiden Seiten von der Zitrone. Dann werden wir lernen, wie viel man braucht verschneiden. Mit einem anderen Messer natürlich, mit einem nicht fleischigen Messer. Nächster Begriff ist der Begriff Aceton, meistens mit Shabbat, der nächste Begriff. Und das heißt Chom Itze She'ayat Soledet Bo. Ayat Soledet Bo in freie Besetzung heißt, dass ich stell rein der Hand hier, sagen wir zum Beispiel, ich habe hier ein bisschen Wasser. Das Wasser ist Eis und ich habe reingesteckt einen Finger meinen in den Wasser und ich habe die, so zurückgezogen die Hand. Soledet. Soledet Eis, es ist mir unangenehm. Ich habe die Hand zurückgezogen. Und das ist ein Begriff in Halacha, ein sehr wichtiger Begriff, lernt man sehr, sehr viele Sachen. Und bei Shabbat, wenn man kann nicht diesen Begriff, kann man leider sehr, sehr viel Falsches machen am Shabbat. Wie viel ist das? Wie viel Grad? Heute muss ich wissen, wir kennen doch nicht jetzt Shabbos jedes Mal messen das. Oder es steht in die Gemurre. In Gemurre ist die Definierung, wo ein Bauch von einem kleines Kind, von einem Baby, wenn man gießt das Wasser auf den Bauch, dann wird er ein Brühen, wird er sich verbrühen. Wie lernt man, was ist das eigentlich? Wie viel Grad ist das? Es gibt verschiedene Meinungen und sehr viel Diskussion. Und wir lernen so heute, dass 45 Grad, bis 45 Grad heißt Chom Yad Soledet Bo. Nächster Begriff ist ein Begriff, was wir schon erwähnt haben beim ersten Shiur, auch ein bekannter Begriff, aber auch ein wichtiger Begriff, und der heißt Chalav Akum. Das ist Milch, nicht jüdische Milch. So, Milch, das wenn ein Nicht-Jude, ein Goy, hat gemolken. Und es war nicht dabei ein Jude, der hat gesehen, wer das gemolken hat. Haben die Weisen uns verboten, diesen Milch zu trinken. Obwohl wir wissen, dass er hat es für eine kuschere Kuh, das Milch genommen, darf man nicht essen. Oder darf man nicht trinken, diesen Milch. Die Begründungen werden wir noch lernen, die Begründungen, aber es ist egal, hat es der Goy gemacht für sich oder hat es gemacht für den Juden, das darf man nicht. Wie kann man es ja benutzen? Dann gibt es verschiedene Meinungen in der Halacha, zum Beispiel, wenn ein Jude war, nur bei dem Anfang, bei den Melken, er hat gesehen, wer beginnt zu melken, reicht das und man kann schon diesen Milch nennen Chalav Israel. Auch wenn es gibt noch eine Meinung in Halacha, zum Beispiel, wenn der Goy melkt bei ihm zu Hause und der Jude sitzt draußen irgendwie, aber er kann sehen, auch von Weitem, dann ist es auch Kusher. Heute hat man benutzt diese Halacha, heutzutage in Israel, ist sehr interessant, es wird benutzt der es gibt heute Videokameras und die Videokameras arbeiten 24 Stunden. Auch für Shabbos ist es sehr gut, die Videokameras. Wie man in Shabbos, man muss doch in Shabbos auch die man kann nicht die Tiere lassen mit der Milch. Und es gibt ein Patent, nicht jetzt zu erwähnen. Auf jeden Fall verlässt man sich auch auf die Videokameras. Da wird am Mozai Shabbat, am Samstagabend, werden die nachgeschaut, die Filme, die gemacht wurden im ganzen Shabbat, und dann weiß man, ist der Milch Kuscher oder ist er nicht Kuscher. Wir haben erwähnt schon am frühen Shiur die Geschichte mit Moshe Feinstein, aber das ist nicht nur Moshe Feinstein, natürlich waren noch andere große Poskim, die haben gesagt so, in einem Ort oder in einer Stadt, wo die Stadt beachtet, dass die Milch soll immer sein nur von der Kuh. Das heißt, es gibt keine andere Milch, weil man darf keine andere Milch benutzen und nicht verkaufen für niemanden. Dann gibt es viele Poskim, sehr viele Poskim, außer Moshe Feinstein, Poskim noch auch von letzten Generationen, vor den letzten Generationen und noch früher, die haben gesagt, man kann sich darauf verlassen. Besonders heute, Moshe Feinstein, was er sagt, heute, weil heute ist der Beachten von den Behörden ist viel größer. Man kann mehr bestrafen und es gibt mehr, technisch gibt es mehr, ist leichter, das zu beachten. Aber es gibt einen Ort, wo es gibt kein Halav Israel. Jemand wohnt irgendwie, wo es gibt Halav Israel. Oder er ist irgendwie gelandet, wo es gibt kein Halav Israel. Und er muss ein bisschen Milch. Und er weiß, dass dort ist ein Ort, wo es wird beachtet, dass nur Milch von einer Kuh, dann kann man sich auch darauf verlassen. Am ersten Shiur haben wir gelernt, Adam Kasher, ein kuscherer Mensch, das heißt, ein jemand, der man kann sich auf ihn verlassen und man kann bei ihm zu Hause essen. Es gibt das Gegenteil, Adam Chashud, bei wem kann man nicht essen, bei wem soll man nicht essen. Also ein Mensch, wo wir vermuten, oder es ist vermutet, dass er leider nicht die Mitzvot richtig einhält und er macht Sachen, was man nicht machen soll, kann man sich nicht, soll man sich nicht auf ihn verlassen, bei Essen wagen. Das heißt, wenn er sagt, das ist Kusche, das habe ich gemacht, das habe ich selber gemacht, man kann sich nicht verlassen und bei ihm essen. Das heißt, man muss sehen, entweder den Echscher geschlossen und man sieht den Echscher, oder ist man bei dem Kochen, man kann sich nicht verlassen, nicht auf ihm und auch nicht auf seine Geräte. Die Geschirr auch nicht. Nächster Begriff ist auch ein bekannter Begriff, für euch alle, aber auch gibt auch viel zu lernen in diesem Begriff. Und dieser Begriff heißt Tvilat Kelim. Kelim in der Mikwe unterzutauchen. Und das ist Geschirr, wo man esst oder wo man trinkt. Oder Geschirr, wo man vorbereitet den Essen. Oder Geschirr, wo man den Essen aufbehält. Und die Geschirr sind produziert worden durch ein Nicht-Juden, das heißt ein Goy hat es produziert, oder man hat die gekauft später für mir zu benutzen, dann muss man die in der Mikwe nehmen und untertauchen, Twila in der Mikwe. So, Geschirr von Matachot, das heißt Metallgeschirr, sind von der Teure, Minatora, und der Torah muss man die in der Mikwe nehmen. Und Klis Ruchit, Glasgeschirr, sind mit Rabbanan. Heute sollen wir wissen, gibt es auch, ich glaube die Frau Sutter war bei mir, haben wir einige Worte gesprochen letzte Woche über diesen Thema. Die Glas, was wir heute haben, ist sehr wenig, gibt es das Glas ist. Vielleicht die Kristallglas. Aber die meisten Glas heute ist gemischt mit sehr viel anderen Sachen. Und deswegen gibt es schon Diskussionen über Glas. Man kann nicht immer sagen, Glas ist Glas. Wir werden noch tiefer sprechen, aber jetzt nur als Begriff. Und wenn man nimmt in der Mikwe zum Beispiel ein neues Gerät, man hat gekauft, oder jemand hat zu Hause, sagen wir, er ist schon zu Hause mit seinem Geschirr 10 Jahre. Und jetzt will er alten die Mitzvot von der Torah oder wusste gar nicht, das gibt so eine Halacha, das darf man sofort machen. Das heißt, es ist egal, wie lang das Gerät ist bei dir zu Hause, hast du schon benutzt, darf man es nehmen in der Mikwe und so wird das Kusche. Wenn man taucht den Gerät in der Mikwe, wird gesprochen die Bracha, Asher Kedishanu b'mitzvotah v'tzivanu, al tvilat kelim, und wenn man nimmt ein einziges Geschirr, sagt man Keli. Kelim ist mehrere und Keli ist eine. Es gibt noch Diskussionen, auch wo man spricht die Bracha. Darf man die Bracha sprechen in der Mikwe oder nicht in der Mikwe? Und lieber wäre, das heißt so, nach die Halacha in einem Ort, wo man sich anzieht oder auszieht, ist nicht kuscher, eine Bracha zu sprechen. Deswegen ist richtig, dass man die Bracha draußen, außen noch vor die Mikwe reingehen, die Bracha sprechen und nicht ausreden und dann reingehen in die Mikwe und den Gerät untertauchen. Wir machen so, der Minag ist, dass man taucht den Gerät dreimal in den Wasser. Was wichtig ist, dass man halt doch das Gerät mit der Hand. Wo der Finger ist, wo der Finger alt oder die Hand alt, das Gerät muss auch getaucht werden. Da man soll es ein bisschen leichter halten, nicht ganz eng, nur ein bisschen leichter halten. Ist das aber ein schweres Gerät, wo es ist, man kann es nicht leicht halten, man muss es festhalten, es lieber einzulegen in einen Korb, ein Netzkorb oder etwas anderes, wo er soll nicht gedrückt sein, weil der Gerät muss drin und aus. Sollen wir ein Gerät jetzt untertauchen so in der Mikwe, ja, dann kommt nicht Wasser rein in den Gerät, ist es nicht Kusche, also es ist gar nicht gemacht. Der Gerät muss so oder so untertaucht werden und man soll versuchen, entweder kann man es nicht stark festhalten, Gott behüte, man soll nicht zerbrechen, weil das ist auch gefährlich. Aber wenn man nimmt, ein Netzkorb ist auch gut. Nächster Begriff ist auch ein bekannter Begriff. Die Begriffe hier gehen nach dem Alphabet. Ich lerne nicht alle Begriffe, nur was ich denke, die für uns wichtig für den weiteren Lernen. Und der nächste Begriff ist ein bekannter Begriff und der heißt Yain Nesach. Das ist ein komplizierter Begriff, aber einfach kann man erst sagen so. Es war so in ehemaligen Zeiten, es war noch Götzendienst, es gibt noch heute auch Götzendienst, muss man sagen, aber es war Götzendienst, hat man für den Götzen Wein gegossen. Und deswegen, die Tora hat uns, das ist eine der Sachen, es gibt noch andere Begründungen, warum die Weisen haben uns verboten, Wein, normales Wein von Nichtjuden zu trinken. Das heißt, auch nur, wenn er das produziert, aber auch wenn der Wein zum Beispiel hat der Nichtjude getrunken mit mir zusammen von diesen Flaschen, darf ich nicht mehr von denen genießen. Und noch andere Halachot, gibt noch viele, viele andere Halachot bei den Wein, was wir werden noch lernen. Der Eize dazu ist der Bischul. Heutzutage werden die meisten 99,9 von den jüdischen Weinen werden pasteurisiert, wie das heißt. Das wird so in 85, 86 Grad. Und es gibt Diskussionen in der Halacha, dem Poskim, reicht das oder reicht das nicht? Weil das gemacht wird in geschlossenen Flaschen oder in geschlossenen Top. Reicht das oder reicht das nicht? Wir werden noch lernen. Auf jeden Fall, der Begriff Yain Nesach ist ein wichtiger Begriff. Und die Yain Nesach, es ist wichtig zu sagen, dass Yain Nesach und Chalav Akum, außer dem, was wir haben, die Begründungen, es gibt Begründungen in Chazal, unsere Weisen haben uns begründet, warum nicht, außerdem gibt es dabei bei diesen zwei auch geistige Begründungen nach Kabbalah, nach vielen anderen Sachen, wo man sehr, sehr vorsichtig sein soll dabei. Kedei Netile ist der nächste Begriff. Wir haben vorher erwähnt, zum Beispiel, ich habe eine Zitrone geschnitten mit einem fleischigen Messer und ich will jetzt die Zitrone benutzen für etwas anderes. Dann nehme ich ein Messer Parve und ich schneide weg Ovi Etzba, heißt das. Ovi Etzba, die Breite von einem Finger. Die Poskim haben gesagt, das ist ungefähr 2 Zentimeter. Nach dem Chazonisch ungefähr etwa 2,5 Zentimeter, aber nach alle Poskim reicht das ungefähr so etwa 2 Zentimeter wegschneiden, dann mit einem anderen Messer, dann kann man es benutzen auch für Milch. Zum Beispiel, wenn der Messer war fleischig, also umgekehrt auch das Gleiche. Dann gibt es für Shabbat, die werden wir noch lernen, nur als Begriff ganz kurz, gibt es Kli Rishon, Kli Sheni und Kli Shlishi. Kli Rishon heißt der Gerät oder der Topf, der auf dem Feuer steht. Kli Sheni heißt, dass ich Abzug übernehme. Kli Shlishi heißt von dem zweiten und dem dritten. Und das hat viele, viele Halachot dabei zu lernen. Gibt es der nächste Begriff, ist beim Kascheren. Das ist ein Begriff, ist gut, man den Begriff kann. Und das heißt Libun. Libun Kal und Libun Kasche. Libun heißt, kommt von dem Ausdruck, von der Sprache, von der hebräischen Sprache, weiß. Aber es ist eigentlich nicht weiß, meint man nicht ihr weiß, sondern wir haben vorher gelernt, den Begriff Agala, Kuscher machen, in Wasser. Aber zum Beispiel, wenn etwas gekocht wird, in einer Pfanne, wo trocken ist, oder in einem Blech, in Ofen, wo es trocken, ohne Flüssigkeit, Die kann man nicht mit Wasser machen, weil das heißt Kebolo Kachpolto, haben wir doch vorher erklärt, was Bolo Kachpolto. Deswegen muss man es machen Libun. Libun heißt mit Feuer Kuscher machen. Gibt das Libun Kal und es gibt Libun Kasher. Libun Kal heißt, das ist so Eis, wir machen das auf eine Seite, zum Beispiel ihr auf eine Seite, wenn ich lege ihr rein ein Stroh, wird er verbrannt. Das reicht. Und Libun Chamur heißt, wenn es wird ganz rot. Das heißt, ich halte so lang dem Feuer, bis es wird rot. Das heißt Libun Chamur. Dann gibt es ein Begriff, das ist auch wichtig zu kennen. Es gibt einen Begriff Trefa und es gibt einen Begriff Nevela. Trefa heißt ein Kuh, wo geschochten war, also geschochten Kuscher, alles war in Ordnung. Aber man hat gefunden in den, man braucht doch die Lungen und verschiedene andere Sachen, sehr viele Sachen, was man braucht nachschauen. Und wir haben gefunden etwas, was nicht gut ist, dann diese Beima heißt Beima Trefa. Und Nevela heißt eine kuscheres Tiere, was geschochten war, aber bei den Schächten hat sich was ist falsch gegangen und das heißt Nevela. Der nächste Begriff beginnen wir heute, aber bestimmt können wir nicht heute schaffen den Begriff, weil das ist wirklich ein großer, wichtiger Begriff auch und wir sollten noch nicht falsch verstehen, werde ich versuchen im Kurz zu sagen. Der Begriff heißt Noten Tam Libgam Weli Schwach. Wir benutzen normal Noten Tam Livgam. In kurzen heißt es so, wir haben gesagt, dass wenn man, ich koche Fleisch jetzt in einen Topf, dann der Topf saugt ein von diesem Fleisch und wenn ich koche jetzt in diesem Topf milchig, dann kommt raus, wenn es wird Eis, kommt raus der Geschmack von dem Fleisch in den Milch, deswegen ist das nicht Kuscher. Noten Tam Libgam heißt, eine der Sachen, es gibt viele andere Sachen, was heißt Noten Tam Libgam? Wenn der Topf steht jetzt 24 Stunden nicht benutzt, der fleischige Topf, was ich habe, sagen wir, ich habe jetzt einen Tag 10 Uhr morgens fertig gemacht mit dem Kochen und er steht bis 10 Uhr nächsten Tag 24 volle Stunden, dann heißt das Noten Tam Libgam, der Geschmack, was war von gestern, von diesem Fleisch, was er eingesaugt hat, dieser Geschmack ist jetzt nicht wie es war. Nicht richtig begam, heißt er ist schon geschädigt. Er ist nicht mehr dieser Tam. Und das natürlich gibt von Halacha sehr viele Sachen. Was wir lernen davon heute ist, wenn wir sagen jetzt, ein Top-Kuscher machen, ich will zu Hause ein Top-Kuscher machen. Wir sagen, es ist immer was geschehen, egal jetzt was. Und ich will ein Top-Kuscher machen zu Hause, muss man auch lernen, richtig mit einem Kuscher zu machen. Aber was wichtig ist, wir machen voll Wasser und so weiter und so fort, der Top, ich lerne nicht jetzt die Einzelheiten für Kuscher, weil das ist mehrere Einzelheiten. Aber wichtig ist, bevor wir Kuscher machen, ein Top oder ein Löffel oder egal was wir Kuscher machen, soll das oder muss das 24 Stunden stillstehen? Haben wir ein Gerät Kuscher gemacht, der noch nicht 24 Stunden stillgestanden, nehmen wir mal an für Kuscher, aber das ist nicht Lechatchila. Zuerst ist sehr wichtig, dass jeder Gerät, wenn wir einen Kuscher machen möchten, auch wenn es geht für Pesach, Pesach ist andere Halachot, natürlich, weil es nicht von Tref auf Kuscher, sondern von Kuscher auf Kuscher, hat es andere Halachot, aber auch für Pesach, wenn wir wollen etwas für Pesach Kuscher machen, muss das mindestens 24 Stunden still stehen bleiben. So, das haben wir für heute. Wenn es gibt jetzt Fragen, ich glaube, für die Begriffe gibt es weniger Fragen, später wird es bestimmt andere Fragen.